Al-Jihad Mahdi ila Qiyam al-Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عفى العهود منعما Dann sagt der Sheikh, und ein Mensch wird nicht als Muslim angenommen, außer er erklärt die Kuffar als Kuffar und er erklärt die Muschrikin als Ungläubige. Wer kommt und sagt, ich bin ein Muslim, aber die Götzendiener sind für ihn Gläubige, er hat Islam nie angenommen. Ja? Weil Allah SWT sagt ja, Kul ya ayyuhal kafirun, sag, o ihr Ungläubigen. Zu wem hat der Prophet SAW gesprochen? Ya ayyuhal kafirun, Kul ya ayyuhal kafirun, sag, o ihr Ungläubigen. Wen meint der Prophet SAW damit? Wen meint Allah der Barakat damit? La abudu ma ta'budu. Wen? Alle außer Mu'minin. Alle außer هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم يوم الانتقام زكى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة O ihr Gläubigen, nimmt sich meine und eure Feinde als Eulia, die, die ihr liebt und mit denen ihr befreundet seid und mit denen ihr euch auf die Schulter klopft und gemeinsam Tee trinkt und euch, MashaAllah, Tulkuna ilayhim bil mawadda, dass sie noch dazu lieb, dass ihr ihnen eure Liebe schenkt. Unmöglich. Das kann nicht passieren. Das ist das Problem der heutigen muslimischen Jugendzeit hier in Österreich oder auf der ganzen Welt. Ja? Er will ein Muslim sein, aber gleichzeitig liebt er die Kuffar. Er will Muslim sein, aber gleichzeitig kann er sich von den Kuffar nicht trennen. سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجلي والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجلي ومن دمانا هدرت سيول وانحدرت تسحقهم كأنها قنبلة وانفجرت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم heute machen wir inshallah ta'ala mit unserem Vortrag weiter Nawaqidul Islam al-Ashara die 10 Taten die den Islam zerstören oder annullieren die einen Muslim zu einem Kafir machen, wenn er eine dieser Taten begeht. Wir haben bis jetzt 2 Taten erwähnt, mit Allahs Erlaubnis. An erster Stelle war das der Schirk, der große Schirk, mit allen seinen Arten. Egal, ob es der Schirk in Ibadah ist, oder der Schirk in Tawhid al-Rububiyyah, oder der Schirk in Tawhid Al-Asma'i wa-Sifat, egal in welcher Art und Weise. Die zweite Tat, also der zweite Nachhieb, wenn ein Muslim sie begeht, wird er zu einem Ungläubigen. Welche war das? Haben wir voriges Mal erwähnt. Man ittakhadha baynahu wa bayna Allah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a aw yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Wie das Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala erwähnt hat. Wer einen Menschen oder ein Geschöpf als Vermittler zwischen sich und zwischen Allah nimmt, er ruft ihn in seinen Gebeten und bittet ihn und fragt ihn, dass er sich bei Allah subhanahu wa ta'ala einsetzen soll, die Shafa'a, Fürsprache. Oder er verlässt sich auf ihn, so einer ist Kafir bil Ijma, ohne Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Das haben wir voriges Mal genannt, oder nicht? Voriges Mal haben wir das erwähnt und das ist die zweite Tat. Heute werden wir inshallah ta'ala die dritte Tat des Kufrs nennen, inshallah ta'ala, bei der es keine Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten gibt. Nur werden wir noch kurz erwähnen wegen Shafa'a, die Fürsprache. Oder dass jemand sich bei Allah für dich einsetzt. Wir haben erwähnt, die erste Art von Shafa'a, die verbotene oder die Shafa'a, die batil ist, ist eigentlich diejenige, wenn du sie von einem Geschöpf verlangst. Du verlangst von einem Geschöpf und sagst, komm, setz, tu dich für mich einsetzen, Yawm al-Qiyamah. Diese Shafa'a ist batil. Stimmt das? Diese Shafa'a ist batil. Und du hast nicht das Recht, sie von irgendwem zu verlangen. Nicht vom Propheten, a.s.w., außer wenn der Prophet lebt. Alas? Und von keinem anderen. Zum Beispiel, wir wissen ja den Hadith vom Propheten, wo er sagt, ein Shahid, unter anderem, also von den Besonderheiten, die ihm gegeben wurden, oder worden sind, ist, dass er sich für 70 seiner Familienangehörige einsetzen wird. Bei Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah, ein Shahid, ein Märtyrer. Einer, der im Kampf gegen die Kuffar gefallen ist. Was? Kannst du zum Beispiel deinem Bruder oder irgendeinem, der kämpft jetzt gegen Kuffar, sagen wir mal, und du sagst zu ihm, wenn Allah dich zu sich nimmt und du als Shahid stirbst, bitte mach für mich Shafa'a Yawm al-Qiyamah. Kannst du nicht. Ist batil. Warum? Weil wir haben gesagt, es gibt zwei Voraussetzungen für die, also die zweite Art von Shafa'a ist die richtige Shafa'a, die man nur von Allah verlangen kann oder verlangen darf. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es gibt zwei Voraussetzungen, dass jemand für dich Shafa'a machen kann, Yawm al-Qiyamah. Entweder der Prophet, a.s.w., oder jemand von denen, die Shafa'a machen. Alles? Die erste Voraussetzung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen erlaubt, dass er für dich Shafa'a macht. Und zweitens, die zweite Voraussetzung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit demjenigen zufrieden ist, für den Shafa'a gemacht wird. Das sind zwei Voraussetzungen. Du machst Shafa'a für ihn. Erste Voraussetzung ist, dass Allah dir erlaubt, dass du dich für ihn einsetzt. Und zweite Sache, dass Allah ihm diese Gnade erweist, dass für ihn Shafa'a gemacht wird. Also, zweite Voraussetzung ist, dass Allah mit dir zufrieden ist. Als Mu'min, also dass du Muwahid bist, du musst auf Tauhid sein. Ein Mushrik, er hat keine Fürsprache. Ebeden, niemals. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, wenn du jetzt zu einem Mujahid sagst, mach für mich Fürsprache oder Shafa'a Yawm al-Qiyamah, falls Allah dich als Shahid akzeptiert, das ist lächerlich. Von wo weißt du, dass er als Shahid sterben wird? Zweitens. Von wo weißt du, dass Allah ihm erlauben wird, dass er für dich... Wer bist du, das entscheidet Allah alleine. Deswegen, wer zum Propheten a.s.w. geht und sagt, ja, Rasulullah, ich bitte dich, dass du Fürsprache für mich machst. Ich bitte dich, dass du dich bei Allah für mich einsetzt, hat dadurch Unglaube begangen. Das ist der Schirk. Muschrik ist er geworden dadurch. Aber wenn du sagst, oh Allah, ich bitte dich, gib mir die Shafa'a vom Propheten a.s.w., dann ist es erlaubt. Von wem hast du es verlangt? Also im zweiten Fall von Allah. Du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir als Belohnung die Shafa'a vom Propheten zusammen gibt. Dass du sagst, oh Allah, es'aluke Shafa'ata Nabiyyik. Oh Allah, ich bitte dich, erlaube dem Propheten, dass er sich für mich einsetzt, Yawm al-Qiyamah. Was ist das? Erlaube ihn, dass er sich für mich einsetzt. Das ist der Beweis, dass du ein Mu'min bist, Yawm al-Qiyamah. Weil der Prophet wird sich nur für die Mu'minin einsetzen. Für die anderen wird er sich nicht einsetzen. Verstehst du mich? Das ist das gleiche, wie wenn du sagst, oh Allah, ich bitte dich, lass mich den Propheten als Mu'min Yawm al-Qiyamah treffen. Weil die Mu'minin werden sich mit dem Propheten sehen, bevor sie weitergehen, also über die Brücke, ja, über Jahannam, und dann weiter bis zum Tor von Jannah. Naam, barakallahu fikum. Das also nun mal als Wiederholung. Ja? Barakallahu fikum. Die dritte Tat. Naqid al-Thalith min Nawakid al-Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, man lam yukaffir al-Mushrikin, au shakka fi kufrihim, au sahaha madhhabahum. Sagt er, rahimahullahu ta'ala. Die dritte Tat, die aus dem Islam rausbringt, ist, wer die Mushrikin nicht als Ungläubige ansieht, wer sie nicht als Ungläubige erklärt, die Mushrikin, die Götzendiener, die Feueranbeter, die Anbeter der Sterne, die Anbeter des Scheitans, Satanisten, die Anbeter des Kreuzes, die Anbeter der Geschöpfe, jeder, der jemanden anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, ist ein Kafir. Wer so einen nicht als Kafir annimmt oder erklärt, ist selber einer. Nein. Au shakka fi kufrihi. Oder er zweifelt an seinem Kufr. Jemand kommt und sagt, ich glaube an Allah, zweifellos. Aber ich denke, dass Isa mich hört und ich rufe Isa, also Jesus a.s., ich rufe ihn in meinen Gebeten. Und du als Muslim sagst, Wallahi, er hat gesagt, er glaubt an Allah, ich kann nicht sagen, er ist ein Ungläubiger. Wenn du das tust, dann bist du selbst einer. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat so eine Art von Menschen als Ungläubige erklärt, als er sagte, tabarak wa ta'ala, kad kafara alladhina qalu, inna Allah thalithu thalath. Oder wo Allah tabarak wa ta'ala sagt, also die Übersetzung der Ayah, Ungläubige sind die, die sagen, Allah ist einer von drei. Einer von den drei ist Allah. Wa yazan billah, Gott. Oder wo Allah Ta'ala sagt, Ungläubige sind die sagen, Messias ist Sohn Gottes. Messias, also Isa a.s., Messias, Isa a.s., Messias, Isa ibn Maryam ist Sohn Gottes. Ungläubige sind sie. Wenn du jetzt kommst und sagst, ich kann ihn nicht als einen Kafir, als einen Ungläubigen erklären, weil er sagt, er glaubt an Allah, dann verleugnest du dadurch die Wörter Allah, Allah ist der Ta'ala. Allah hat gesagt, kat kefere ladina kalu, inna Allah thalithu thalath. Kat kefere ladina kalu, inna Allah huwa al-Masihu, Isa ibn Maryam. Wenn du sagst, das sind nicht Ungläubige, Allah sagt, sie sind Ungläubige. Du verleugnest die Wörter Gottes. La hawla wa la quwwata illa billah. Au shakka fi kufrihim, oder an ihren Kufr zweifelt, au sahaha madhhabahum, oder ihren Weg als richtig erklärt oder akzeptiert. Egal welcher Weg von den Kuffar. Wenn du ihn als richtig erklärst, bist du damit Kafir geworden. Zum Beispiel, du kommst und sagst, der Weg von Che Guevara war in Ordnung, war richtig. Der Kafir geworden. Der Weg von Che Guevara war Kuffar. Der war nicht Islam. Wenn du sagst, der Weg von Alexander Makedonski, der Große, war richtig, dann bist du ein Kafir geworden. Er war nicht richtig. Wenn du sagst, der Weg von Pharao war der richtige Weg, bist du ein Ungläubiger. Wenn du sagst, der Weg von Marx, Karl Marx, bist du Ungläubiger. Wenn du sagst, der Weg von Friedrich Engels war der richtige Weg, bist du ein Ungläubiger. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wer einen Weg akzeptiert, einen anderen Weg als den Weg des Propheten Salam und der Gläubigen, ist ein Ungläubiger geworden. La haula wa la quwwata illa billah. Diese Sachen sind ganz einfach. Allah hat sie ganz, ganz klar und deutlich, subhanallah, erklärt. Sagt Allah Ta'ala, Man yushakiki al-Rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa naslihi jahannam wa sa'at masira. Wer sich dem Propheten widersetzt, nachdem min ba'di ma tabayyana lahumul huda, nachdem ihm der wahre Weg klar geworden ist. Widersetzt sich dem Propheten. Und einen anderen Weg folgt. als den Weg der Gläubigen, Sabilu al-Mu'minin, in diesem Ayah. Was sagen die Mufassirin? Wer sind das? Sahaba, die Gefährten des Propheten alayhi salatu wasalam. Wer sich dem Propheten also widersetzt, nachdem ihm die Religion und der wahre Weg klar und deutlich geworden ist und einen anderen Weg, nicht dem Weg des Sahaba folgt, wir werden ihm das geben, für was er sich entschieden hat. Willst du den Weg der Kommunisten gehen? Bitte schön, geh den Weg der Kommunisten. Kommunisten sind Ungläubige. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir werden ihm diesen Weg geben, für den er sich entschieden hat. Und am Ende wartet auf ihn Jahannam. Wasa'at masira. Und das ist der schlimmste Weg oder die schlimmste Richtung, die es gibt. La hawla wa la quwwata illa billah. Na, dann sagt Sheikh hier, rahimahullah ta'ala. Oder also der Kommentator von den Nawaqid al-Islam, Sulaiman bin Nasir al-Ulwan, hafizahullah ta'ala. Er sagt, لأن الله جل وعلا كفرهم في آيات كثيرة من كتابه وأمر بأداوتهم لافترائهم الكذب عليه ولجعلهم شركاء مع الله وادعائهم بأن له ولد تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا وقد افترض الله جل وعلا على المسلمين معاداتهم وبغضهم. Warum ist derjenige, der einen Kafir nicht als Kafir erklärt, selbst einer? Warum? An erster Stelle hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Ungläubige erklärt. Warum? Weil sie sie lügen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben ihm falsche Götter, Götzen beigesetzt, tabaraka wa ta'ala. Sie behaupten, dass Allah ein Kind hat, wa ya'zan billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es dir als Fard gemacht, dass du sie als Feinde annimmst und dass du sie hast. Weil Allah tabaraka wa ta'ala sie als Feinde genommen hat und sie auch hast. Tabaraka wa ta'ala. Jeder, der das nicht glaubt, soll man im Koran schauen. Aber das größte Problem bei den heutigen Muslimen, sie schauen nicht in den Koran. Die heutigen Muslime sind wie, nicht die heutigen Muslime, wo ja sind nicht alle, dass jemand nicht falsch versteht, aber eine große Gruppe von ihnen sind wie Christen geworden. Wenn du ihnen sagst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das und das, wenn du zum Beispiel zu den Christen sagst, was ist los? Was ist los? Was sagt sie also in der Bibel? Was sind die Befehle in der Bibel? Also das, was wir gestern gelesen haben. Wenn Frau dies macht, dann sticht sie nieder. Wenn der und der das macht, dann soll ihn seine eigene Familie erstechen, töten. Wenn der das macht, er ist tot. Das sind Gesetze, also in der Bibel, die sind ein Wahnsinn, also Wahnsinn ist das, Wallahi. Für jede Kleinigkeit tötet sie. Er hat gerübst, Kopf weg. Das sind Gesetze, Wallahi, schaut euch dann, wir haben das inshallah ta'ala aus der Bibel kopiert und das wird inshallah ta'ala jeder Bruder bekommen. Dann werden wir schauen, was Extremismus ist. Wer sind die Feinde der Menschheit? Religionen, die total der Gegensatz von einem gesunden Menschenverstand sind. Religionen, die absolut nicht mit der Natur zusammenpassen, subhanallah. Aber der Islam ist eine natürliche Religion. Jeder kann es verstehen und jeder kann es in Tat umsetzen. Es gibt nichts, was schwer ist. Und sie sagen, ihr tut Männer und Frauen steinigen. Das Gleiche steht in der Bibel. Das Gleiche steht in der Bibel, dass diejenigen, wenn sie einen Mann, wie ist das gestanden gestern? Wenn man einen Mann im Bett einer verheirateten Frau nur erwischt, tot, alle beide tot. Aber im Islam ist das nicht so habib. Damit ein Mann getötet wird wegen Unzucht, was sind die Voraussetzungen? Entweder, dass der Mann selbst zugibt und sagt, ja, ich bin verheiratet, also ein verheirateter Mann. Ein unverheirateter Mann wird nicht getötet, das ist ja klar. Aber ein verheirateter Mann, der Unzucht betrieben hat, an erster Stelle muss er selbst zugeben und sagen, ich habe es gemacht. Dann wird er gesteinigt von einem islamischen Herrscher. Nicht von uns, natürlich. Selbstjustiz in diesem Sinne ist im Islam verboten. Wer also die Strafen, Hudud, die Strafen im Islam, die Allah subhanahu wa ta'ala präzise im Koran und in der Sunna erklärt hat, wer führt sie aus? Der islamische Herrscher oder sein Stellvertreter, wie man das sagt. Barakallahu fikum. Also die erste Sache, er gibt selber zu, dass er es gemacht hat. Oder die zweite Sache, vier Zeugen haben ihn gesehen. Vier Muslime, ein Kafir kommt nicht in Frage, oder auch nicht eine Frau. Vier Männer, Muslime, haben ihn gesehen, dass das Glied des Mannes in die Scheide der Frau reingegangen ist. Und dass es unter den vier keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Die kommen vor dem Qadi, vor dem islamischen Richter, und sagen, wir schwören bei Allah, Tabarak wa Ta'ala, dass wir das und das so und so ganz genau gesehen haben. Ja? Verstehst du mich, Barakallah? Vier Leute. Wie oft ist es passiert, dass vier Leute jemanden bei Unzucht sehen? Ja? Wenn jemand Unzucht machen will, in einem islamischen Staat, glaubst du, er geht in den Park? Ja? Oder mitten auf der Straße? Na, Wallah, er versteckt sich. Ja? Und wenn zwei Leute ihn sehen, gilt das? Es gilt nicht. Wenn drei Leute zum Kadi kommen und sagen, wir drei haben es gesehen, es gilt nicht. Vier. Und was steht in der Bibel? Wenn ein Mann im Bett einer Frau erwischt wird, weg. Sie haben das kurz erwähnt, das ist nicht Bibelstunde. Heilige Inshallah. Na, wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Wer weiß es? Wer, also die Kuffar, nicht das Kuffar erklärt, ja, ist selber einer. Bei dieser Sache, bei dieser Regel, das ist eine Regel im Islam, ja, bei der es keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Nehmen wir an erster Stelle die Kuffar, die ursprünglich Kuffar sind, wie Feueranbeter oder Götzendiener oder Juden oder Christen, Kuffar. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit und bei dieser Sache werde ich auch nicht viel Zeit verschwenden. Ja? Die zweite Art von denen, also wer diese Art von Kuffar, die ursprünglich Kuffar sind, nicht als Kuffar erklärt, ist selber einer. Das ist die erste Art von Kuffar. Die zweite Art von Kuffar sind die Murtadin, die Abtrünnigen, die einst Muslime waren, dann den Kufr begangen haben. Auf eine Art und Weise, ja? Bei der es kein Zweifel gibt, dass ein Kafir geworden ist. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Du hast einen Freund oder irgendeinen Verwandter von dir und du liebst ihn. Ja? Weil ein Muslim ist natürlich. Allahs, er betet, hat Hajj gemacht, fastet im Ramadan, zahlt die Zakat, ja? Und so weiter, arbeitet für Allahs Tabarakallahu Religion. Na, hat sich von dem Kufr losgesagt, so wie Allah Tabarakallahu das von ihm verlangt. Allahs. Aber eines Tages siehst du, dass er einen großen Kufr begeht. Ja? Dass er sagt, Wallahi, an der Religion so und so ist was dran. Es könnte wirklich sein, dass Jesus also Kräfte besitzt, die Kräfte, die Christen zuschreiben, verstehst du nicht? Oder Gottes Eigenschaften über Yasemillah. Deine Pflicht ist, dass du ihn als Kafir akzeptierst. Verstehst du mich, Barakallahu? Weil diese Art von Kufr ist nicht etwas, bei der er entschuldigt ist. Verstehst du ja nicht? Er ist nicht entschuldigt bei sowas. Er wäre zum Beispiel entschuldigt, wenn er sagen würde, Allahumma ente abdi wa ana rabbuk. Unabsichtlich. Ja? Wie zum Beispiel der, wo der Prophet Salam erzählt, wie Allah sehr sich freut über die Tauba oder die Reue eines Mu'mins, der zum Beispiel gesündigt hat, dann macht er Tauba zu Allah. Dann nennt der Prophet Salam ein Beispiel und sagt, wie ein Beduine, der in der Wüste sein Kamel verliert. Und wenn er wieder aufwacht, ist sein Kamel also mit der ganzen Ausrüstung, mit Essen und Trinken weg. Das bedeutet der Tod für ihn. Er wartet weiter und schläft dabei ein. Als er wieder aufwacht, steht das Kamel neben ihm. Vor lauter Freude springt er auf und sagt, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Also vor lauter Freude verdreht er die Wörter. Ist so einer entschuldigt? Oder sagen wir, hey, du bist Kafir? Nein, so einer ist entschuldigt. Weil wir wissen, dass er das unabsichtlich gesagt hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn wir ihn als Muslim vorher sehen, natürlich. Wenn er bei uns ein Muslim ist, werden wir nicht als einen Ungläubigen erklären, weil er da einen Fehler gemacht hat. Aber wenn jemand kommt und sagt, Wallahi, da ist was Wahres dran, dass Jesus also solche Eigenschaften hat und so weiter, hören, oder mit dem Universum, wie sagt man das, lenken kann und so weiter, ja, einen Toten zum Leben erwecken und so weiter und so weiter. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Dann ist er ein Kafir geworden. Muss man ihn direkt sagen, du bist ein Kafir. Du musst ihn als Kafir ansehen. Ja? Betrachten. Als Kafir betrachten, so einer ist Ungläubiger geworden. Ob du ihm das sagst oder nicht, das ist jetzt eine andere, das ist eine Frage der Dauer. Ja? Wie und auf welche Art und Weise du es ihm erklärt hast und erklärst. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber da ist jetzt ein anderes Problem. Wenn er diese Sache immer bei sich getragen hat, dann war er immer schon ein Kafir. Er war nie ein Muslim. Den kannst du als Christen nehmen. Ja? Aber wir reden hier von einem Muslim, der ein Murtad geworden ist, ein Abtrünniger. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Ja, ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi. O ihr Gläubigen, wer ein Murtad wird, wer seine Religion verlässt, ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier ganz klar und deutlich, dass es ganz, wie sagt man das, dass es einfach ist, dass ein Muslim zu Kafir wird. Ja? Wie der Prophet s.a.w. sagt, الأحد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Das Vertrag zwischen uns und zwischen denen, ja? Uns und denen, uns Muslimen und denen, das Gegenteil von Muslimen, Kafir, Kuffar, ja? Der Vertrag zwischen uns und zwischen denen ist das Gebet. Wer es verlässt, فقد كفر, ist, hat Unglaube begangen. Klar und deutlich. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Das sind jetzt Sachen. Zweite Sache, die wir auch hier erwähnen mussten. Wenn ein Murtad Kufr begeht, es muss sich um einen Kufr handeln, bei dem es keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja? Zum Beispiel einer kommt und sagt, ich rufe andere falsche Götter in meinen Gebeten neben Allah. Ja? Wenn du ihn nicht als Kafir annimmst, bist du selber einer. Weil Allah subhanahu wa ta'ala an unzähligen Stellen erklärt Allah, der Berg, dass einer der andere Götter anbetet, dem Allah, das ein Ungläubiger ist. Ja? Wenn du das nicht akzeptierst, dann akzeptierst du nicht den Koran. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum. Wenn es sich aber um eine Tat des Kufr handelt, bei dem es Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten gibt, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade erwähnt haben, Tarikus Salah, der das Gebet verlassen hat. Ja? Zum Beispiel jemand, ein Muslim, hört auf zu beten. Ein Muslim hört auf und sagt, ich will nicht beten oder ich kann nicht beten, egal ob es sich um Faulheit handelt. Wenn er sagt, ich muss nicht beten, dann ist er Kafir bei allen. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Wenn er sagt, ich muss nicht, ja, er verleugnet die Verpflichtung, mit der Allah ihn verpflichtet hat. Ja. Aber wenn er sagt, ich bin faul oder ich kann nicht oder ich werde oder hin und her, ja, bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Das ist warum, wie sie diesen Hadith verstanden haben. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn er das Gebet verlässt, dann ist er ein Kafir für uns. Zweifellos, weil der Prophet hat das gesagt. Und das ist das, was zählt. Es zählt nicht das, was irgendwer außer dem Propheten Sallam sagt. Versteht ihr mich? Ja? Aber derjenige, der ihn nicht als Kafir erklärt, er sagt, Wallah, ich kann ihn nicht als Kafir erklären, weil viele der Gelehrten haben gesagt, so einer wird nicht Kafir, außer er verleugnet es oder er wird zuerst eingesperrt und dann, wie Imam al-Shafi, ihm wird 3 Tage die Chance gegeben, dass er Tauba macht. Oder er wird geköpft. Ja? Oder Imam Malik. Oder Imam Abi Hanifa sagt, er wird eingesperrt. Ja? Und er wird jeden Tag geschlagen, bis er nicht wieder zu beten beginnt. Ja? Wenn er nicht beginnt zu beten, er wird nie aus dem Gefängnis rausgelassen. Wo sind hier die Hanefiten? Ja? Wo sind die Hanefiten? Ich rede nicht von den gefälschten Hanefiten, sondern von den wahren Hanefiten, die Imam Abu Hanifa befolgen. Betest du? Er sagt, nein, ich bete nicht. Und sagen, Allah, bist du Hanefi? Er sagt, ja, ich bin Hanefi. Wallahi, wenn Imam Nu'man ibn Thabit, sein Name war Nu'man ibn Thabit al-Hanafi, ja, wenn du in seiner Zeit leben würdest und sagst, ich bin Hanafi, ich bete aber nicht, komm her. Du würdest eingesperrt werden und dann würdest du jeden Tag geschlagen, bis du nicht zum Beten beginnst. Imam al-Shafi sagt, ihm werden 3 Tage Zeit gegeben. Ja, entweder er betet oder er wird geköpft. Ja. Und Imam Ahmed sagt, er wird geköpft als Kafir. Halas. Er wird sofort eingeladen. Warum betest du nicht? Hin und her, wir werden dich jetzt köpfen, wenn du nicht betest. Ja? Und das ist wirklich Allahu Akbar. Das ist sowas von denk nur nach. Ja? Die bringen einen vor das islamische Gericht und sagen zu ihm, du betest nicht. Wir haben Zeugen dafür. Ja? Also sagst du das, wenn er sagt, ich, Wallahi, ich bete, dann wird er sofort freigelassen. Auch wenn er lügt. Wenn er sagt, Wallahi, ist mit diesem Wort Wallahi alles zu Ende. Die Verhandlung, sagt man das so, Verhandlung, ja, ist zu Ende. Wenn er sagt, Wallahi, ich bete, die lügen nur, dann werden sie ausgepeitscht. Auch wenn sie nicht gelogen haben. Er sagt, Wallahi, ich bete. Die wird gelassen, alles, geh nach Hause, du betest. Ja? Aber wenn er sagt, ich bete nicht, bete oder du wirst geköpft. Ja? Der Prophet sagt, wer das Gebet verlässt, ist ein Ungläubiger. Ja? In einer anderen Riwaya fakat Ashrek hat einen anderen Gott neben Allah genommen. Warum? Ja? Sich selbst, seine Hawa, sein Nefs, seine Gelüste und Bedürfnisse. Allah befiehlt dir, dass du betest und deine Seele sagt, geh, das ist nicht aufstehen oder der Chef wird dich rausschmeißen oder hin und her. Ja? Er folgt seine Gelüste. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Und sie sagen zu ihm, wir werden dich köpfen. Hat er es wirklich nicht verdient, ja? Wenn er danach auch sagt, köpft mich, ich werde nicht beten. Tötet mich, ich bete nicht. Dann ist das ein wirklich, dann handelt es sich um eine Person, die geisteskrank ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer kam zu Imam Abi Hanifa und sagte, Wallahi, ich fühle mich immer schmutzig. Also, ich nehme Wudu, ich nehme Abdest, ja? Ich bade mich. Ich springe sogar in einen Teich oder in einen nicht Fluss, sondern wie sagt man das so, wie Becken, wollte schon sagen, Swimmingpool. In ein Becken, ja? Aber ich fühle mich trotzdem nicht sauber. Was sagt er zu ihm? Er sagt, du musst überhaupt nicht beten. Also was ist die Voraussetzung, dass jemand das Gebet Pflicht ist? An erster Stelle Islam und so weiter und so weiter. Und dass er was? Dass er volljährig ist. Ja? Eine Voraussetzung ist, dass du beten musst, ist Volljährigkeit. Ja? Dritte Sache ist Al-Aql, dass er einen gesunden Verstand hat. Ein Geisteskranker, er muss nicht beten. Ja? Ein Geisteskranker, er muss nicht beten. Ja? Und er wird auch nicht als Kafir erklärt, wenn natürlich seine Eltern Muslime sind oder wenn man ihn den Muslimen zuschreibt, in einem islamischen Staat, ein Geisteskranker. Ja? Er muss nicht beten und er wird auch nicht als Kafir erklärt. Er wird als Muslim genommen und ihm wird Sadaka gegeben. Und er wird dann, wenn er gestorben ist, in einem in der muslimischen, also Grabstätte begraben. Versteht ihr mich, Barakallahu? Wenn sein Vater Muslim war. Ja? Oder sein Wali, der für ihn zuständig ist. Das ist klar. Aywa? Was wenn deine Eltern nicht Muslim sind? Wenn seine Eltern nicht Muslime sind, dann wird er denen zugeschrieben. Ja? Ein Kind. Natürlich, er wird seinen Vater zugeschrieben. Versteht ihr nicht, Barakallahu? Nein, Yawmul Qiyamah, wir haben mit dem nichts zu tun. Das gehört Allah, das ist Allahs Entscheidung, was Yawmul Qiyamah passiert. Aber auf dieser Dunya, zum Beispiel ein Kind von einem Kafir. Ja? Wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, alle Kinder werden als Gläubige geboren. Ja? Wie der Prophet alaihi salatu wa salam sagt, Kullu bani Adam yuladu alal fitra. Jedes Kind von Söhnen Adams wird mit diesem reinen Zustand. Mit diesem reinen, also natürliche Barakallahu fik. Ja? Mit dieser natürlichen Religion geboren, mit reinem Glauben geboren, als ein Muslim. Ja? Thumma walidahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Danach machen seine Eltern aus ihm einen Juden oder einen Christen oder einen Feueranbeter. Verstehst du mich? Er wird zwar als ein Muslim geboren, reine Seele, aber sein Vater bringt ihm Vater unser bei, er tauft ihn in dieses Wasser und da wird er also Kreuz und so weiter oder dieses, wie heißt dieses Blödsinn? Bar Mitzvah oder das? Al-Muhim. Er bekommt was? Er bekommt den gleichen Hukm, den gleichen Rechtsspruch wie sein Vater, wie seine Eltern. Weil wenn wir sagen, die werden Muslime, dann gäbe es ja keine Gefangenen im Krieg. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Wie zum Beispiel Ata al-Quradi, der von Stamm Beni Qurayza, als der Prophet s.a.w. ihn, nicht nur ihn, sondern alle Kinder, die da waren und Frauen, als sie festgenommen haben. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Darunter waren Kinder. Warum haben diese Kinder nicht den Hukum von Muslimen bekommen? Das bekommen sie nicht. Die bekommen den Hukum von ihren Eltern. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die bekommen den Hukum von ihren Eltern. Wenn ein Kind in diesem Zustand stirbt, ein Kind von einem Kafir stirbt Zum Beispiel ein Kind von einem Christen oder ein Kind von einem Juden oder von einem Feueranbeter stirbt als kleines Kind. Werden wir ihn baden und in Janaza beten und ihn in Maqbaratul Muslimin, also die Grabstätte von Muslimen, begraben? Nein, das stimmt nicht. Dieser kleine Junge ist ein Kafir. Yawmul Qiyama aber wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn, was? Ihn eine Chance geben. Also, und Allah tabarik wa ta'ala wird bestimmt niemanden also Unrecht tun. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Sheikh, wa la yuhkimu bi islam al mar'i hatta yukaffir al mushrikin fa in tawaqqafa fi dhalika ma zuhur al amri fihim aw shakka fi kufrihim ma tabyinihi fa huwa mithluhum. Derjenige, das erwähne ich inshallah ta'ala gleich, aber kommen wir wieder zurück zu einem Murtad, ein Abtrünger, der den Islam verlassen hat. Um welche Art von Kufr handelt es sich dabei? Und diese Art von Kufr, bei denen es keine Meinungsverschiedenheit hat. Diese zum Beispiel 10, die wir hier erwähnen. Einer begeht Schirk. Ist kein Muslim mehr. Auch wenn du ihn magst. Auch wenn er dein Freund war. Auch wenn er dein Vater ist. Du musst ihn als ein Kafir was? Annehmen. Er ist kein Muslim. Weil Allah sagt, er ist ein Kafir ist. Du musst auch sagen, er ist ein Kafir ist. Versteht ihr mich? Barakallahu. Wir werden inshallah ta'ala dann später diese Sache ein bisschen besser erklären. Dann sagt der Schiff. Und ein Mensch wird nicht als Muslim angenommen, außer er erklärt die Kuffar als Kuffar. Und er erklärt die Mushrikin als Ungläubige. Wer kommt und sagt, ich bin ein Muslim, aber die Götzendiener sind für ihn Gläubige, er hat Islam nie angenommen. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, Kul ya ayyuhal kafirun, sag, o ihr Ungläubigen. Zu wem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen? Ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, sag, o ihr Ungläubigen. Wen meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit? Wen meint Allah tabaraka ta'ala damit? La a'budu ma ta'budu. Ja? Wen? Alle außer Mu'minin. Alle außer Mu'minin. Egal um welche Religion es sich handelt. Ob Yahudie oder Nasranie. Ob es sich um Judentum oder Christentum handelt. Oder Feueranbeter oder Anbeter der Kuh. Ja? Es gibt Leute, die beten keine Kuh an, das wisst ihr. Die beten Ratten an. Wer hat diese Dokumentation gesehen über diese Rattenanbeter? Ja? In Indien, ja, sie beten Ratten an. Ja, ja. Es gibt Leute, die beten Sterne an. Es gibt Leute, die erfinden ständig neue Götter. Ja? Wie zum Beispiel die hier. Das sind keine ursprünglichen Christen, wie die damals die waren. Sondern die hier sind meistens, das sind Mushrikin im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder hat einen Gott. Schaut euch die Reklamen im Fernsehen und sowas. Ja? Ich habe vor kurzem diese Reklame gesehen, subhanallah. Was handelt es sich da, subhanallah? Aywa, Kartoffeln. Ha? Dieser Kafir sagt, und mit Hilfe von Mutter Natur haben wir so diese Kartoffeln bekommen. Ein anderer Gott, neben Allah subhanahu wa ta'ala, namens Mutter Natur, bei Yazanbillah. Und mit Hilfe von Mutter Natur, ha? Er leugnet direkt Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Den allmächtigen Gott, der Baraka ta'ala, leugnet er dabei. Ha? Die Mutter Natur, das ist jetzt. Ja? Sie erfinden ständig irgendeinen Schwachsinn, damit die Menschen nicht an Gott denken. Gott. La haula wa la quwwata illa billah. Wenn ein Christ wirklich an Gott glaubt, ja, und eine, inshallah, sage ich mal, wieder? Nicht reines Herz, sondern eine. Wenigstens teilweise, er hat eine richtige Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala oder eine Vorstellung. Mit so einem kann man reden. Und sehr oft sehen wir solche Leute, also bei diesen, wenn wir Dawa machen, also auf den Straßen hier, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehen wir oft solche Leute, der hat, also, ist ein Kafir. Wenn wir sagen, er hat vollkommen die richtige Meinung und Vorstellung von allmächtigen Gott, dann halas, dann ist ein Mu'min, Allahu Akbar. Da wird ihm keine falschen Götter beigesellen. Er wird nie sagen, ein Geschöpf von den Geschöpfen wäre Sohn Gottes, wie Yazebillah oder sowas. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ. Die Juden sagen, Uzair ist Sohn Gottes. Das sagen nicht alle Juden. Das sagt eine große Sekte bei denen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Juden sagen das. Juden sagen das. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Wer hat das erfunden? Und nicht nur das. Wenn wir sehen, Religionen vor dem Christentum, auch andere Religionen, hatten also diesen Schwachsinn eingeführt, dass so dass Allah subhanahu wa ta'ala Kinder hat und so weiter und so weiter. Wie die Mushrikin, als sie sagten, die Engel wären Töchter Gottes. Verstehen Sie mich, Barakallahu? Oder die Griechen, die waren auch Götzendiener, die verschiedenste Götter hatten. Götter der Kraft, Götter des Donners und der sogar Gott des Sport, also dieses Sportdings. Olympik, ja? Das war ein Schwachsinn, la hawla wala quwwata illa billah. Ja? Dann kommt jemand und sagt, solche Leute sind keine Ungläubigen, dann bist du selber einer. La hawla wala quwwata illa billah. Aywa. Einer wird nicht als Muslim akzeptiert, außer er erklärt die Mushrikin als Ungläubige. Wenn jemand zu dir kommt, bist du ein Muslim? Ja? Und du sagst, ja. Wenn du sagst, ich bin ein Muslim, das bedeutet, dass Juden und Christen und Feueranbeter und die Beter des Scheitans, dass das keine Gläubigen sind. Das sind Ungläubige. Verstehst du? Ja? Aber wenn du sagst, die sind Gläubige für mich, ja, dann bist du kein Muslim. Verstehst du mich? Barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Auch wenn er, wie gesagt, an ihren Kufr zweifelt, nachdem es ihm klar geworden ist. Es ist klar. Ein Mann kommt und sagt, ich bin Muslim, ich bete und so. Aber wenn du ihn anhörst, was er sagt, die Geschöpfe haben das Recht, Gesetze zu machen. Ja? Wir leben in einer neuen Zeit. Das Gesetz von Mohammed Sallam gilt nicht mehr oder ist unakzeptabel in unserer Zeit. Ja? Sag mal, was bist du für ein Muslim? Ja? Allah sagt, in al-Hukmu illa lillah, die Gesetzgebung, das Gesetz gebührt und gehört Allah alleine. Und du sagst, diese Menschen können neue Gesetze für uns machen, weil die Scharia nicht für unsere Zeit also passt. Was bist du für ein Muslim? Glaubst du an Koran? La haula wala quwwata illa billah. In einem Hart, wenn du nicht glaubst, hast du damit schon Kufr begangen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann erwähnt hier also Sheikh Suleiman bin Nasr al-Nu'man einen Hadith, den Imam Muslim in seinem Sahih überliefert, wo der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Derjenige, der la ilaha illallah sagt und Kufr in all das begeht, was neben Allah oder außer Allah angebetet wird, was wir haben gesagt, was bedeutet Kufr in diese falschen Gottheiten? Was ist eine falsche Gottheit? Tagut. Ja? Was bedeutet, wenn du sagst, Kufr wie Tagut? Er hat Kufr in den Tagut begangen. Das Gegenteil von Iman, also das Gegenteil vom Glauben. Er hat ihn was? Er hat sich von ihm losgesagt und hat ihn als Kafir erklärt, wenn er ein Geschöpf ist oder ein lebendiger Mensch. Ja? Und damit zufrieden ist natürlich. Und diejenigen, die ihn anbeten, nehmen Allah, sind Ungläubige. Und er hat sich von ihnen losgesagt. Ja, und hat sie als seine Feinde genommen und hasst sie und sie haben ihn als Feinde genommen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Also eine Voraussetzung neben La ilaha illallah. Wenn jemand nur kommt und sagt La ilaha illallah, aber nicht diese falschen Gottheiten ablehnt und sich von denen nicht distanziert, ist er damit nicht Muslim geworden. Weil der Prophet sagt hier klar und deutlich, man qala La ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Und diese falschen Gottheiten verleugnet und sie und sich von ihnen distanziert und lossagt und die falsche Gottheiten anbeten, als Ungläubige akzeptiert. Ja? In diesem Fall ist sein Blut und sein Vermögen haram geworden, für dich als Muslim natürlich. Versteht ihr mich? Und der Hisab, also bei Allah wird er sich verantworten für Sachen, die er gemacht hat, die wir nicht wissen. Ja? Bei Allah wird er sich was verantworten oder bitte? Allah wird ihm richten oder sein, wie sagt man das, ablegen. Rechenschaft. Barakallahu fikum. Naam. Das ist klar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Dann erwähnt er hier auch die Aya, also er erklärt uns den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagt, kad kanat lakum uswatun hasana. Ihr habt das beste Beispiel in Ibrahim alaihi salam. Ja? Kad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Ihr habt das beste Beispiel in Ibrahim alaihi salam und in denen, die mit ihm waren, die Gläubigen. Ja? إذ قالوا لقومهم السيرم فول زاكتن إنا براء منكم Wir sagen uns von euch los. Ja? Das ist, Ibrahim sagt zu seinem eigenen Volk, zu seinem Vater. La haula wala quwwata illa billah. Das gleiche, was der Prophet zu seinem eigenen Volk sagt. Zu seinen Onkeln, zu seinen Neffen, zu seiner Familie, zu seinen Verwandten. Ich sage mich von euch los. Ja? Und dasselbe, Habibi, ist auch deine Pflicht, dass du allen Kuffar das sagst. Auch wenn es dich um deine Familie handelt. Ich sage euch von euch, eure Religion ist der reinste Blödsinn. Das ist überhaupt keine Religion. Das ist ein Schwachsinn. Inna dina inda Allah in Islam, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Die Religion bei Allah ist der Islam. Subhanallah. Die anderen Religionen nennt Allah überhaupt nicht als Religion. Ja? Den Islam nennt er als Religion. Alles andere außer Islam können wir anders nennen. Systeme, Hobbys. Was weiß ich, la haula wa la quwwata illa billah. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Als sie ihrem Volk sagten, die Gläubigen sagen zu den Ungläubigen, von ihrem eigenen Volk, wir sagen uns von euch los. Wa mimma ta'buduna min dunillah, und wir sagen uns los von denen, die ihr neben Allah anbetet. Von diesen falschen Gottheiten. Kafarna bikum. Wir verleugnen euch. Was bedeutet das? Euer Glaube ist ein Blödsinn. Ja? Ihr habt keinen Glauben. Das, was ihr macht, euer Glauben ist Unglaube. Kufr. Wabada bainana wa bainakum al-adawa. Zwischen uns und zwischen euch hat Feindseligkeit begonnen. Wal-bagda und Hass. Ebeden hatta tu'minuna billahi wahda. Und das wird immer so andauern, bis ihr nur an Allah, den einen einzigen, glaubt. Und ihn alleine Tabaraka Ta'ala anbetet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich würde sagen, nur ganz kurz, zum Beispiel, dieses Verhältnis zu den Ungläubigen entsteht erst dann, wenn die zuerst ablegen jede Zuneigung. Schau, wir müssen hier, es ist Baraklavi, dass du das erwähnst. Es ist eine wichtige Sache, dass man, wenn du jemanden als Kafir erklärst, dein Vater ist Kommunist. Er kann nicht gleichzeitig Kommunist und Muslim sein. Das ist unmöglich. Gleichzeitig kann man nicht Kommunist und Muslim sein. Das ist unmöglich. Man kann nicht gleichzeitig ein Feueranbeter und Muslim sein. Das geht nicht. Verstehst du nicht? Er kann 100-mal sagen, ich bin Muslim, ich habe Islam angenommen. Wenn er jemand anderen neben Allah anbetet oder in seinen Gebeten ruft, oh du Fulan, oh Hassan, oh Hussein, oh Zahra, oh Sheikh Ahmed al-Rafai, oh Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, oh Abdul Qadir Abdul Baki oder wie sie ihn nennen. Wer andere ruft in seinen Gebeten, er hat sie als Götter angenommen. Er ist für dich ein Ungläubiger. Ob du es ihm sagst, wie du es ihm sagst, das ist jetzt eine Frage der Dauer. Weil Allah verpflichtet dich, dass du, wenn du sowas siehst, einen Munker, etwas Böses, Allah verpflichtet dich, dass du es, wie sagt man das? Beseitigst. Der Prophet sagt, man ra'a minkum munkeran, falyughayyirhu biyadi, au bilisani, au bikalbi. Wer etwas also schlechter sieht, also in diesem Sinne, soll es mit seiner Hand beseitigen, oder mit seiner Zunge, mit den Wörtern, oder mit seinem Herz. Halas? Du siehst jetzt deinen Vater, er ruft falsche Götter in seinen Gebeten. Oder er glaubt über Allah, ein Glauben, das Unglaube ist, Beleidigung. Er beleidigt Allah, oder er beleidigt den Propheten. Er sagt irgendein Wort gegen Propheten. Damit ist er ein Kafir geworden. Und du musst ihn als Kafir annehmen. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Einer, dein Vater, betet. Oder dein Vater ist Muslim für dich. Halas. Er beleidigt den Propheten, alayhi salatu wasalam. Er ist dadurch ein Kafir geworden. Halas. Wie du ihm das sagst, du bist ein Kafir. Du glaubst, dass er ein Kafir ist. Ob du es sagst, wie du es ihm beibringst, dass er ein Kafir geworden ist, das ist jetzt nicht mehr die Frage der Akida. Wir lernen jetzt Akida. Das ist die Frage der Dawa. Wie du zu ihm kommst und sagst, weißt du, was du gemacht hast, ja, Abati? Wie Ibrahim zu seinem Vater sagt, ja, Abati, la ta'budi shaitan. Er sagt zu seinem Vater auf schönste Art und Weise, wie Allah uns darüber berichtet, oh mein Vaterchen, oh mein Vater, bete nicht den Shaitan an. Er sagt ihm schön, bete nicht das Kreuz an. Bete nicht Jesus an. Er kann dir nicht helfen. Er kann sich nicht einmal selbst helfen. Er wurde erschaffen. La haula wa la quwwata illa billah. Bete nicht. Ja? Oder akzeptiere nicht andere Gesetzgeber außer Allah. Allah ist der Gesetzgeber. Allah ist der, der sagt, das ist halal, das ist haram. Das ist erlaubt, das ist verboten. Allah hat gesagt, dass Alkohol verboten ist. Wie kannst du das Gesetz von jemandem annehmen, der sagt, Allah, Alkohol ist erlaubt? La haula wa la quwwata illa billah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Du hast den Propheten beschimpft jetzt. Jetzt bist du ein Ungläubiger geworden bei allen Gelehrten. Ja? Verstehst du mich? Viele, wo der Prophet s.a.w. sagt, ein Muslim, la yarithul kafir muslima wa la yarithul muslimu kafir, wiratha, wie sagt man wiratha auf Deutsch? Erben, barakallahu fik. Ein Muslim erbt einen Kafir nicht und ein Kafir erbt einen Muslim nicht. Ja? Klar und deutlich. Keine Munakasha. Viele Brüder, er kommt zu seinem Vater und sagt, hör zu, Vater. Du bist ein Ungläubiger. Du bist ein Kafir. Du betest nicht. Du weißt nicht einmal, du kennst, Wallahi, es gibt sogenannte Muslime, sie kennen nicht den Unterschied zwischen Muhammad und Allah. Und er sagt, ich bin ein Muslim. Und dann kommen noch irgendwelche Hodjas und sagen, das sind Muslime, wir werden ihnen Janaza beten. Du betest seinen Janaza nur weil er Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. Er hat nie gebetet, Allahu Akbar. Er weiß nicht einmal, wie man betet, hast von Allah. Er kennt Allah nicht einmal, der Barakat Allah. Ja? Er macht Schirk tagtäglich. Schirk, sein Leben ist Schirk. Ja? La haula wa la quwwata illa billah. Wenn sein Kind krank wird, glaubst du, er sagt, oh Allah, heile mein Kind? Er hat Allah schon längst vergessen. Er rennt zu einem Tabib, zu einem Arzt. Ja? Und du sagst ihm, es gibt viele also Brüder, Alhamdulillah, sie kommen zu Vater und sagen, Vater, du bist Ungläubiger, du bist Kafir. Wenn du stirbst, ich kann kein Penny darf ich von dem nehmen, was du hinterlassen hast. Das ist haram. Ja? Ich darf nichts von dem nehmen. Wenn du mir aber etwas schenken willst, dann musst du das jetzt tun, wo du lebst. Weil nach deinem Tod werde ich nichts nehmen. Sollte ich aber sterben, wirst du von meinem Besitz, was ich erben werde, ja, wirst du nichts bekommen. Warum? Weil wir sind zwei verschiedene Religionen. Ja? Deswegen also machen sie auf diese Art und Weise Dawa. Dawa ist jetzt eine ganz andere Frage. Die Dawa muss auf schöne Art und Weise sein. Ja? Es gibt viele Familienangehörige, bei manchen Brüdern sind es alle. Die Brüder zum Beispiel, die konvertiert sind und so weiter und so weiter. Auch die, wenn ich sage konvertiert, Allahu Mustan, dann können wir viele Konvertiten mit muslimischen Namen finden. Sehr viele. Die meisten. Aber so ist das. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hasbunallah wa ni'mal Wakeel. Die machen also Dawa auf schönste Art und Weise. Ja? Und es kann passieren, dass er das akzeptiert. Die Familienangehörige, die Kuffar sind, die akzeptieren also von dir die Dawa. Du rufst sie zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie nur ihn einzig und alleine anbeten und dass sie dabei Muhammad alayhi salatu wassalam folgen. Halas. Manche werden das annehmen, die anderen werden es nicht annehmen. Ja? Und distanziert sich von ihm in was? In der Religion. Aber nicht in Sachen Dunya. Verstehst du nicht? In Sachen Dunya, wenn es sich um deine Eltern handelt, du bist verpflichtet, sie gut zu behandeln, auch wenn sie Ungläubige bleiben. Du nimmst Islam an, Mutter bleibt Judin, Vater bleibt Jude. Ja? Du behandelst dich noch immer gut. In welchen Sachen? In diesen weltlichen Sachen. Ja? Deine Mutter sagt dir, kannst du mir das helfen oder mach dies oder mach das. Weltliche Sachen, die was? Die nicht mit der Scharia in Konflikt kommen, zum Beispiel, dass deine Mutter sagt, Sohn, hör auf zu beten. Das wäre ein Befehl. Da darfst du auf keinen Fall gehorsam sein. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Außer, wenn die Eltern sich in Krieger verwandeln. Wenn dein Vater beginnt, auf Islam und auf Muslime zu schießen. Ja? Dann gibt es nichts mehr. Und das haben wir bei den Sahaba, Ridwanullahi alayhim gesehen. Ja? Abu Bakr hat die ganze Zeit seinen Sohn, er wollte ihn haben. Ja? Der auf der anderen Seite war, la hawla wa la quwwata illa billah. Und auch andere Sahaba, die Nuhud, gegen den Vater hat er gegeben. Warum? Ein Krieger ist etwas anderes als ein normaler Kafir. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und das sind jetzt andere, inshallah, Themen, über die werden wir ein anderes Mal reden, inshallah. Na. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. O ihr Gläubigen, nehmt nicht eure Väter und auch nicht eure Brüder als Awliya. Was ist ein Wali? Einer? Ein Freund, ein Beschützer, ein Helfer, einer, den du liebst. Ja? Das ist ein Wali. Nehmt sie ja nicht als Awliya. In istahabul kufr an al-Iman. Wenn ihnen der Kufr lieber ist als Iman. Wenn der Unglaube ihnen lieber ist als der Glaube, der Islam. Halas! Allah befehlt dir, nimm ihn ja nicht als den du liebst. Ja? Bruder ist Kafir geworden, du darfst ihn nicht mehr nehmen. Es gibt keine Liebe. Ja? Halas. Verstehst du nicht? Und was ist mit sogenannten Muslimen, der eine Frau liebt? Eine Kafir, eine ungläubige Frau. Er liebt sie so sehr. Halas. Er kann nicht in die Moschee wegen ihr kommen. Er sieht uns, wir treffen ihn auf der Straße und er respektiert uns. Er respektiert den Islam. Alhamdulillah, Allah soll ihm recht leiten. Ja? Ja? Aber er weiß, er muss sich entscheiden. Entweder er kommt in die Moschee und verlässt die Freundin, die er liebt, oder er bleibt bei der Freundin, die er liebt, und dazu hat er mit dem Islam nichts zu tun. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt viele solche. Viele solche. Aber sie, solche armen Leute, Allahu Akbar, sie verstehen das nicht, weil sie jung sind. Die Frau in Wirklichkeit, oder sagen wir mal, die Freundin, sie liebt ihn nicht. Ja? Es soll dir sagen, nimm Islam an, dann werden wir sehen, ob sie ihn liebt oder nicht. Bete, ja? Dann werden wir sehen, ob sie ihn liebt oder nicht. Ja? Sie liebt meistens den Mann in ihm. Ja? Das Tier im Manne. Ja? Aber nicht ihn als Allahu Akbar. Deswegen gibt es gibt keine Liebe, also ehrliche Liebe, außer im Islam. Allahu Akbar. Ja? Und wir haben, denke ich, über Liebe gesprochen, was Liebe bedeutet und die Arten von Liebe. Wenn nicht, dann werden wir inshallah ta'ala eines Tages darüber reden. Allah befiehlt dir also, dass du dich von deinem Vater und von deinem Bruder lossagst. Wenn ihnen der Kufr lieber ist als der Islam, dann sagt Allah ta'ala, La tajidu kaumen. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Allah sagt ja, لا تجدوا. Ihr werdet es niemals finden. Was bedeutet niemals finden? Such, wo du willst. Such überall. Sogar in Jemen, oben in diesen Bergen, wo diese Stämme leben. Such überall, wo du willst. لا تجدوا. Wenn Allah dir sagt, ihr werdet es niemals finden, nirgends. Dann ist es auch so. Im wahrsten Sinne des Wortes. La tajidu kaumen yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. Ihr werdet niemals finden ein Volk, das an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, dass sie in Liebe sind mit denen, die Allah und den Prophet als Feind genommen haben. Das ist unmöglich. Ja? Jemand kämpft gegen Allah und gegen seinen Propheten. Jemand kämpft gegen Islam und gegen Muslime. Ja? Und du liebst ihn? Das ist nicht. So etwas gibt es nicht. So etwas ist unmöglich. Ja? Ein Präsident, er tötet die Gelehrten, die Schuyuch, und sperrt sie ein und tötet sogenannte Islamisten, die islamische Jugend, die der Menschheit etwas Gutes wollen und wünschen. Ja? Gaddafi. Gaddafi ist eine Kleinigkeit. Reden wir lieber von Atatürk. La hawla wa la quwwata illa billah. Bei Gaddafi gibt es keine Meinungsverschiedenheit, dass er Kafir ist. Aber bei, nein, zurzeit auch nicht. Zurzeit auch nicht. La hawla wa la quwwata. Bitte? Bei Atatürk werden viele Muslime kommen und sagen, hin und her. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Allohim! Ihr werdet niemals ein Volk finden, das an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, dass sie denjenigen lieben, der Allah und seinen Propheten als Feind genommen hat. Das ist unmöglich. Ja? Unmöglich, dass du sagst, ich liebe diesen Präsidenten. Hat er nicht diese Hodjas alle abgeschlachtet? Hat er sie nicht alle eingesperrt? Hat er nicht das verboten vom Islam? Hat er den Islam überhaupt nicht verboten? Oder die heutigen Herrscher? Sperren sie nicht die Gelehrten ein? Saudi-Arabien, das Gefängnis ist voll. Von wem? Leute, die Drogen verkaufen? Nein, die Drogen verkaufen, die werden geköpft. Ja? Dort gibt es nur wenige, die im Gefängnis sind wegen Drogen. Ja? Außer Saudis. Saudis werden überhaupt nicht geköpft. Es werden nur die Ausländer, die Armen und Schwachen. Pakistaner, Bengalis, Inder, Afghaner, die werden geköpft. Aber bei Saudis spielt die Kohle, also eine große Rolle. La haula wa la quwwata illa billah. Er kämpft direkt gegen Islam und Muslimin. Und du liebst ihn? Ist das möglich? Das ist unmöglich. Unmöglich. Ja? La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Ihr werdet niemals ein Volk finden, das an Allah und an das jüngste Gericht glauben. Ja? Die lieben diejenigen, die Allah und seine Propheten als Feinde genommen haben. Auch wenn es sich um ihre Väter handelt oder um ihre Söhne oder um ihre Brüder oder um ihre eigene Familie. Das sind diejenigen, in dessen Herzen Allah subhanahu wa ta'ala den Iman geschrieben hat. Allahu Akbar. Und hat ihm vom Geist von sich die Unterstützung gegeben. Der Baraka ta'ala. Er sagt sich von allen los, die gegen Allah und gegen den Propheten irgendwas sagen. Die gegen Islam irgendwas sagen. Die gegen Scharia irgendwas sagen. Die gegen Sunna irgendwas sagen. Die gegen Koran irgendwas sagen. Ja, so einer hat sich, er hasst ihn mit ganzem Herzen. Er sagt, ich bin ein Muslim, ich bin aber in der NATO tätig, ja, ich arbeite in Irak, aber ich bin in der Küche. Du kämpfst gegen Islam, ich hasse dich, ich liebe dich nicht, auch wenn du Bruder bist. La haula wa la quwwata illa billah. Ja, gell? Dhalika bi annahum mustahabbu al-hayat ad-dunya 'ala al-akhirah. Warum ist ein Ungläubiger? Das ist deswegen, weil er diese Welt Vorsprung gegeben hat. Ja? Vorrang. Vorrang, Vorsprung, ja, Vorrang. Vorsprung, Vorrang. Vorrang ist Vorrang. Er darf das, er kann nicht so gut Deutsch. Genau wie ich. Warte, glaube ich, er kann nicht so gut Deutsch. Vorhang ist auch was. Ein Vorhang ist etwas anderes, ja. Also diese, wie sagt man das, diese Zitat. Pass ihn auf. Ha? La haula wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawadda. O ihr Gläubigen, nehmt nicht meine und eure Feinde als awliya. Die, die ihr liebt und mit denen ihr befreundet seid und mit denen ihr euch auf die Schulter klopft und gemeinsam Tee trinkt und euch Masha'Allah, Tulkuna ilayhim bil mawadda, dass ihr noch, sie noch dazu liebt, dass ihr ihnen eure Liebe schenkt. Unmöglich. Das kann nicht passieren. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist das Problem der heutigen muslimischen Jugend, sage ich mal, hier in Wien, in Österreich überhaupt oder auf der ganzen Welt. Er will ein Muslim sein, aber gleichzeitig liebt er die Kuffar. Ja? Er will Muslim sein, aber gleichzeitig kann er sich von den Kuffar nicht trennen. Ja? Das ist unmöglich. Entweder oder. Entweder du liebst Islam und Muslimin, so wie sie sind, und hast Kuffar wegen ihrem Kuffer. Oder du liebst die Kuffar und bist mit ihnen und bleibst auch mit ihnen Yawm al-Qiyamah, inshallah ta'ala. Ja? Und die Mu'minin wirst du gar nicht Yawm al-Qiyamah sehen. Und sie werden dich auch nicht sehen. La haula wa la quwwata illa billah. Das ist das, was man der muslimischen Jugend heute erklären soll. Nicht, dass man ihnen sagt, Juden und Christen sind Gläubige. Sie sind nicht Muslime. Wer hat diesen Schwachsinn sich ausgedacht? Die Kuffar selber, die Mustashrikin selber, die Orientalisten. Sie hassen es, wenn wir zu ihnen sagen, ihr seid Ungläubige. Sie hassen es. Aber wir sagen das nicht. Allah sagt das. Ja, ihr Kafirun, o ihr Ungläubigen, o ihr Kuffar. La abudu ma ta'budun. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Wala antum abiduna ma abud. Und ihr betet auch nicht das an, was ich anbete. Lekum dinukum. Ihr habt eure Religion. Wali yadin. Und ich habe meine Religion. Zwei verschiedene Religionen. Das eine ist Islam und das eine ist Kufr. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann erwähnt Sheikh hier, subhanallah, in Hadith. Also dem, den wir vorhin erwähnt haben, la yarithul muslim al kafir wa la kafir al muslim. Also ein Muslim erbt nicht einen Kafir und ein Kafir erbt auch nicht einen Muslim. So, wenn es sich um Millionen handelt, du nimmst von ihm nichts und er nimmt auch nichts von dir. Und der Prophet a.s.w. sagt, auch ein Hadith von Imam al-Bukhari, La yuqtalu muslim kafir. Ein Muslim wird nicht wegen einem Kafir getötet. Ein Muslim wird nicht wegen einem Kafir getötet. Ja? Wenn ein Muslim einen anderen Muslim absichtlich tötet in einem islamischen Land, was ist mit ihm? Er wird getötet. Außer die Familie des Getöteten verzeiht ihm. Ja? Oder es handelt sich um eine Art des Tötens mit, wie sagt man das, also dieses Notwehr. Nein, nicht Notwehr, sondern dieses mit List, dass du alles vorbereitet hast und wann kommt er von der Arbeit hin und her, dann hast du dir eine Waffe besorgen. Bei dieser Art von Töten, da kann die Familie des Getöteten die auch nicht verzeihen. Sie sagen, wir verzeihen ihn. Der Kadhi sagt, okay, da handelt es sich um einen Mörder. Einer, der richtig einen Plan gemacht hat, wie einen Muslim tötet. So einem kann nicht verziehen werden. Na? Aber wenn zwei Muslime sich streiten und der zieht eine Waffe und tötet ihn, dann heißt dieses Tod was? Das ist der absichtliche Tod. Ja? Der absichtliche Mord, meine ich. Ja? In dieser Art kann die Familie des Getöteten ihm verzeihen und sagen, alles, wir wollen nicht, dass er getötet wird, wir nehmen das Blutgeld. Oder wir nehmen das Blutgeld auch nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ja? Ja? Aber wenn ein Muslim einen Kafir tötet, er wird wegen ihm nicht getötet. Verstehst du mich? Er zahlt das Blutgeld, aber getötet wird er nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ein Muslim wird nicht wegen dem Kafir getötet. Und warum ist das? Warum hat der Prophet das gesagt? Weil sie auf keinen Fall auf dem gleichen Niveau sind. Ja, die sind nicht auf dem gleichen Niveau. Ja, die Kuffar kennen diesen Hadith sehr gut. Deswegen wollen sie das alles nachholen, indem sie jetzt Muslime bombardieren und töten und so weiter und so weiter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا. Seid nicht traurig und verliert nicht die Geduld, sondern den Mut. Ja? Werdet nicht schwach. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ihr werdet bestimmt siegen und höher sein als die, wenn ihr wahre Gläubige seid. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. In diesen Tagen geben wir den Sieg den einen, also mal den einen und mal den anderen. Im Bedr hat der Prophet a.s. mit den Sahaba gegen die Mushrikin gewonnen, gegen die Ungläubigen. In Uhud haben die Muslime verloren. 70 Sahaba wurden getötet. Dann kamen die Siege eins nach dem anderen ohne Unterbrechung. Ist das nicht so? Bis zur Zeit von Tatar zum Beispiel, von den Mongolen. Dann kamen die Mongolen und töteten 1.800.000 Muslime in Bagdad. Wie eben Kassir das, Rahimahullah und eben Asir auch das erwähnt. Was? Eine Katastrophe ist passiert. Die Muslime haben verloren. Ja? Dann haben die Muslime die Tataren wieder besiegt. Alhamdulillah. Dann kamen die Christen, die Kreuzritter, und haben wieder gewonnen. Dann kam Salahuddin Ayyubi und hat sie wieder besiegt. Versteht ihr mich? Dann kamen danach, nach Salahuddin, kamen Verluste. Die Kuffar gewinnen einmal, dann zweites Mal, drittes Mal. Immer schlimmer und schlimmer. Dann kamen die Osmanen. Dann haben sie wieder gesiegt. Ja? Dann haben sie wieder verloren. Und jetzt sind wir in einer Zeit des Verlierens. Al-Harbu Sijal, Krieg ist, wie sagt man das? Das passt, dieser Delil passt überhaupt nicht dazu. Ja? Al-Harbu Sijal bedeutet, der Krieg ist, also das Glück also des Gewinnens, ja? Ist wechselhaft. Barakallahu fik, mal so, mal so, mal gewinnst du, mal verlierst du. Ja? Und jetzt sind wir in einer Zeit des Verlustes. Aber eins muss uns klar sein. Und das müssen wir allen Muslimen beibringen. Ja? Weil solange das ein Muslim nicht weiß, er ist zerstört. Er hat verloren. Dass Allah derjenige ist, der Barakatala, der mit allem steuert. Er ist derjenige, der den Sieg gibt. Und er ist derjenige, der die Niederlage gibt. Er alleine. Nicht die Kuffar, nicht die Muslime, nicht die Menschen. Versteht ihr mich? Die Muslime können nicht besiegen, wenn Allah das nicht will. Ja? Wenn Allah will, dass die Muslime siegen, dann kann eine Gruppe, wir, 20 Leute, können gewinnen. Das ist in Allahs Hand, der Barik wa ta'ala. Er erhöht die einen und die anderen tut er erniedrigen. Wer hätte das sagen können, das, was jetzt in den arabischen Ländern passiert? Ja? Wenn jemand kommt und sagt, Schuld, für das, was in Ägypten passiert ist, oder in Tunis, oder in Libyen, ist Facebook. Das kann nur einer sagen, der an Allah nicht glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der ihre List gegen sie dreht. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Viele Muslime haben vergessen, dass einst die Muslime mit Polen regiert haben. Und mit Ungarn. Und mit Jugoslawien. Und mit Bulgarien. Und mit China. Millionen von Chinesen waren unter der muslimischen Herrschaft, subhanallah. Also der ganze indische Kontinent. Allahu Akbar. Asien. Und schaut euch dann bis Franza, also bis Frankreich. In Städten von Frankreich haben die Muslime regiert. Allahu Akbar. Und ganz Spanien. Ziemlich lange Zeit. Ja. Sogar Kalenberg. Das Wort Kale. Kala. Eine Festung. Oder auf Türkisch. Wie sagt man? Kale. Und auf Arabisch Kala. Ja. Festung. Ja. Der Berg der Festung. Wo man eins Ezan hören konnte. All das haben die Muslime vergessen. Ja. Manche nicht. Manche träumen nur davon, dass das wieder passiert. Ja? Aber eins müssen wir wissen. Das liegt in Allahs Hand. Wo antumul alauna in kuntum mu'minin. Ihr werdet die Sieger sein, wenn ihr mu'minin seid. Nicht, wenn ihr Waffen habt. Nicht, wenn ihr Diplome habt, Doktora oder was weiß ich, Magister oder was weiß ich. Nein, auch nicht, wenn ihr Ausrüstung habt. Auch nicht, wenn ihr Atomwaffen habt, wie sie. Sie haben Atomwaffen, wir haben keine. Sie haben alles, wir haben nichts. Aber wir brauchen auch nichts. Wir brauchen nur eins, dass du ein wahrer Mu'min bist. Nur so wirst du siegen. Wallahi, nur so. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Das vergessen die Muslime ständig. Die Niederlage und also der Sieg, das ist in Allahs tabarakallahu Hand einzig und alleine. Und er gibt es, wem er will. Ha? Kann es passieren, dass Allah einem Kafir die seine Unterstützung gibt? Auf jeden Fall. Ha? Der Prophet sagt, Allah wird dieser Religion auch mit einem Sündigen helfen. Mit einem Sünder. Ist das nicht so? Habt ihr nicht gesehen? Am Infostand. Kuffar kommen und attackieren uns und beleidigen uns. Auf einmal kommt einer mit Brille. Irgend so ein Türke. Bei dem sieht man nichts vom Islam. Er sieht überhaupt nicht wie ein Muslim aus. Und er weiß nichts vom Islam. Auf einmal, aber er sympathisiert uns. Und Allah wollte uns mit so einem Kafir unterstützen. Zieht die Brille runter und sagt, der Alte, das schlägt die da, lass die Leute in Ruhe, sie machen ja niemandem was. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir brauchen nur Mu'minin sein, Wallahi. Wie wirst du ein Mu'min? Unterwirf dich Allah und seinen Propheten. Stell keine Fragen. Stell keine Fragen. Die Sahaba haben den Propheten niemals Fragen gestellt, warum, wieso, warum sollte ich oder. Der Prophet sagt dir, mach das, du machst es. Gestern, viele, also diese. Also von der Jemaah hier haben, wie sagt man das, ihnen hat es nicht gepasst, dass ich so direkt gesprochen habe. Ja? Der Prophet hat zum Beispiel befohlen, dass ein Mann Bart trägt. Er hat es dir befohlen. Kann ein Sheikh kommen und dir seine Fetwa geben, es ist halal? Das kann er nicht. Und du wirst auch seine Fetwa auch nirgends finden. Nicht von den Sahaba, nicht von den Tabi'in, nicht von einem Alim, von einem Imam. Du wirst keine Fetwa finden, dass ein Sheikh Alim dir sagt, Rasieren für einen Mann ist halal. Oder dass er sagt, dass eine Frau den Hijab wegtut, ja, das ist erlaubt. Oder dass ein Muslim das Gebet verlässt, ist erlaubt. Oder dass ein Muslim, das wirst du nirgends finden. Verstehst du nicht? Er ist doch kein Alim. Nein, schau, wir reden hier von Alim. Ein Alim. Nein, ist kein Alim. Wenn er so ein Blödsinn sagen kann, dann ist es ein Beweis. Wir haben schon sofort geschaut, Alhamdulillah. Ja, es gibt dieses Sprichwort, also das kennt eh jeder von euch. Es ist besser, dass man schweigt. Ja? Es ist besser, dass man schweigt und die einen halten dich für dumm, als wenn du irgendwas sagst und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Ja? Genau so. Die Leute haben ihn als einen Alim gehalten, dann Tawi. Ja? Als er diesen Schwachsinn gesagt hat, das Hijab überhaupt nicht. Das ist nicht von Scharia, das ist eine Tradition der Araber gewesen. Das ist ein Jahil, der sich hinter dem Namen Sheikh versteckt, die ganze Zeit schon. Alhamdulillah, die haben ihn schon längst geschaut, aber das ist jetzt ganz klar für alle. Offiziell. Alles wir reden hier, wie lange haben wir geredet bei der Kalafikum? Über Stunde. Viertel. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch bei der Kalafikum. Ich bitte Allah, dass er uns die Religion verstehen lässt, so wie sie ist. Nicht so wie die Mubtadi'a sie uns erklären wollen. La haula wa la quwwata illa billah. So wie es ihnen passt. Damit sie ihre Taschen mit Geld füllen können. La haula wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch und alle Muslime. Barak Allah. تعبد الصلبان حاربي ضلالا تعبد الصلبان يا جموع الحق ثوري بالوغى بركان